Vor allem aber bestand das jüdische Volk nicht aus einer Versammlung von Dummköpfen. Als man mit dem geschichtlichen Jesus angeblich um das Jahr 150 hervortrat, so betont Drews weiter selbst, stieß das Neue überall im Volke auf Widerstand. Es wollten sogar die eigenen Eltern und Brüder von dem Messias nichts wissen. Da stießen also die Jesusdichter auf eine Phalanx härtester Gegner und misstrauischer Feinde. Und diese Gegner um das Jahr 150 waren die Enkelkinder der Zeitgenossen des angeblich historischen Jesus. Und keiner von diesen Enkelkindern hatte jemals von seinen Eltern und Großeltern ein Wörtlein von der wunderbaren Geschichte Jesu gehört, die sich vor 100 Jahren in aller Öffentlichkeit abgespielt haben sollte. Man brauchte damals nicht erst Akten aufzustöbern, um die Ungeschicklichkeit des erdichteten Christus zu beweisen, man brauchte nur Vater und Großvater zu fragen, ob denn diese Geschichte wirklich passiert sei. Und Eltern und Großeltern wussten nichts, rein gar nichts von solchen erstaunlichen Begebenheiten. Trotzdem, meint Drews, fiel alle Welt ohne Ausnahme auf das unglaublich plumpe Schwindelmanöver herein. Aber noch mehr Unmöglichkeiten tauchen auf. Jesus sollte zwar angeblich schon um das Jahr 30 gestorben sein, aber seine angeblichen Jünger müssten doch noch etwas länger gelebt und überall im Lande vom Messias gepredigt haben. Wie Jesus, so sind nun auch den bisherigen Ergebnissen der konsequenten Kritiker natürlich auch seine Jünger erdichtete Gestalten. Aber auch sie mussten um das Jahr 150 von den Fälschern für wirkliche geschichtliche Menschen ausgegeben werden. Man erwäge, was das bedeutet. Diese erdichteten Jünger hätten doch in der Wirklichkeit ihren Meister überleben müssen. Damit rückt aber, bei Annahme der Entstehung des Christentums um das Jahr 150, die Epoche jener erdichteten Ereignisse und Personen noch näher, gefährlich nahe an die damalige Gegenwart heran. Das bedeutet nämlich, manche Eltern der Gegner um das Jahr 150 mussten sogar Augenzeugen des behaupteten öffentlichen Wirkens der Jünger und Urapostel gewesen sein. Doch wie sonderbar! Fragte man die Eltern nach den Lebensschicksalen der Jesusjünger, so hatte wieder niemand je von ihnen etwas vernommen. Nichtsdestoweniger fand die blanke Fantasiegeschichte der Sektierer bei allen Lesern und Hörern gläubige Zustimmung, meint Drews. Damit sind wir zu folgendem Endergebnis gelangt. Ein um das Jahr 150 oder auch um das Jahr 200 unternommener Versuch, erdichtete Gestalten, Jesus und die Apostel, für geschichtliche Personen auszugeben, die erst vor etwa 50 bzw. 100 Jahren gestorben seien, wäre infolge des Argwohnes der Gegner unweigerlich in kürzester Zeit zum Scheitern verurteilt gewesen. Das hätten sich die Fälscher, einerlei ob sie zu Rom oder Alexandria, in Palästina oder Syrien lebten, als schlaue Leute vorher auch selbst gesagt. Mit der Entstehung des Christentums ohne historischen Christus bereits um das Jahr 150 ist es also nichts. Die Konzeption der Jesusdichtung und damit die Entstehung des Christentums muss später, viel später angesetzt werden. Halt, rufen jetzt die Theologen und nicht nur die Theologen. Und sie ziehen nun aus vorstehender Beweisführung einen ganz anderen Schluss. Sie folgern nämlich, und das anscheinend mit vollem Recht: Wenn die Evangelienverfasser unmöglich um das Jahr 150 ihre misstrauischen Zeitgenossen mit einer plump erdichteten Jesusgestalt hätten täuschen können, dann muss also die in den Evangelien berichtete Geschichte des christlichen Religionsstifters wahr sein, wahr wenigstens in ihren Grundzügen. Jesus von Nazareth und seine Jünger und Apostel müssen folglich wirklich gelebt haben und öffentlich gewirkt haben. Diese, wie gesagt, anscheinend untadelige Schlussfolgerung erfährt noch von einer anderen Seite her, von der Archäologie, eine starke Bekräftigung. Als Drews seine Theorie aufstellte, konnte er nicht ahnen, dass ein kleines Papyrusbruchstück genügte, um seinen zeitlichen Ansatz über den Haufen zu werfen. Die Handschriftenkunde trat gegen ihn auf. Bis dahin hatte der allgemeine Befund der erhaltenen Handschriften des Neuen Testamentes wohl erlaubt, die Abfassung der Evangelien, insonderheit des Johannesevangeliums als des zuletzt geschriebenen, um die Mitte des 2. Jahrhunderts anzusetzen, da die wichtigsten Kodizes erst aus dem 3. und 4. Jahrhundert stammen sollen. Das Jahr 1935 brachte eine gewaltige Überraschung. Ein glücklicher Zufall schaffte zur rechten Zeit in Ägypten ein uraltes Papyrusblatt ans Tageslicht, auf dem einige Verse aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums verzeichnet stehen. Seine Veröffentlichung im Jahre 1935 bedeutete eine Sensation, denn damit war allen Spekulationen endgültig das Lebenslicht ausgeblasen, welche das Johannesevangelium um das Jahr 150 oder noch später entstanden sein lassen wollten. Die Sensation liegt darin, dass das Papyrusblatt bereits um das Jahr 125 geschrieben ist, wie die Sachverständigen verkündeten, und zwar soll ohne Zweifel die Niederschrift in Ägypten erfolgt sein. Da jedoch das Johannesevangelium selbst bestimmt nicht in Ägypten, sondern entweder in Kleinasien oder in Syrien-Palästina verfasst worden ist, so muss es einige Jahrzehnte gedauert haben, bis es sich nach Ägypten verbreitet hatte. Das bedeutet letzten Endes, unser Johannesevangelium ist eine geraume Zeit vor 125, wie man annehmen darf, bereits um das Jahr 90 entstanden. So die Argumentation der Sachverständigen. Wir erkennen klar, wer kritische Evangelienforschung betreiben will, muss es als allererste Aufgabe betrachten, über die handschriftliche Überlieferung des Neuen Testamentes Untersuchungen anzustellen. Wir werden uns daher in den folgenden Kapiteln sehr gründlich mit dem Zustand der neutestamentlichen Handschriften beschäftigen.